rumschreien. Nicht immer gleich so rumschreien. Du musst ja nicht gleich so rumschreien, weil ich immer alles falsch mache. Du meckerst immer. Wie ich.